Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 27347. AQUIFI hat man mal die manische Akronymbildung genannt. Abkürzungsfimmel. Echter Brüller. Die Abkürzung für Abkürzungsfimmel. Hat sich sicherlich ein Beamter ausgedacht. Bürokraten sind einfach die begnadetsten Akronymiere, die kreativsten Abkürzungsfimmler. Genug Akronyme gibt es ja auch in der Computerei. TLA heißen die da, Three-Letter-Acronym, TLA. Auch eine Abkürzung für Abkürzung. Ist aber irgendwie nicht so lustig wie AQUIFI. Ein Blob beispielsweise ist eine Abkürzung in der IT, ein Binary Large Object. Muss man sich immer so richtig bildlich vorstellen in einer Datenbank. Blob. Man kann aber die Konsistenz vergessen. Blob. Außerhalb vom Rechenzentrum lacht da aber niemand drüber. Marketiers haben es mit witzig gemeinten Akronymen versucht. Mit Performance Optimization with Enhanced Risk etwa. Wobei Risk Reduced Instruction Set Computing bedeutet. Warum so kompliziert? Damit sich das Ganze mit Power abkürzen lässt. Ja, bemüht. Jetzt aber kommen die in Abkürzungsangelegenheiten hochleistungsfähigen IT-Bürokraten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik etwa. Das arbeitet gerade an einem Konzept zum sicheren Einsatz von Windows 10. Wirklich. Studie zur Systemaufbau, Protokollierung, Härtung und Sicherheitsfunktionen nennt sich das. Warum? Weil es sich mit Sisyphus abkürzen lässt. Der ist doch gut, oder? Und dann der Klassiker, die elektronische Steuererklärung, abgekürzt Elster. Die diebische Elster holt das Geld und fliegt zum Finanzamt. Ja, da lacht doch das ganze Sachgebiet und der Dienststellenleiter klopft sich auf die Schenkel. Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.